Wir sind zu Gast im oberen Gailtal und im Lesachtal mit einer Radiowoche. Und in dieser Gegend, da ist ja auch der Radsport zu Hause. Und einer der erfolgreichsten Teilnehmer bei den Paralympics kommt aus Kötschach und hat eine bewegende und sehr beeindruckende Geschichte. Waltraud Jäger erinnert sich mit Wolfgang Dabernick zurück an einen der ganz großen Erfolge. Es war der Sommer 2004 in Athen, die Paralympics. Einer aus Kötschach-Marten ist zurückgekommen mit einer Silbermedaille. Was ist das heute für eine Erinnerung an diesen Sommer, an diese Tage in Athen? Ja, das ist immer noch eine ganz gewaltige Erinnerung. Das war ja sportlich doch mein größter Erfolg und von denen lebe ich indirekt halt noch irgendwo, weil die Leute kennen mich und man macht ja heute auch so gewisse Projekte und da kommt dann diese Silbermedaille schon sehr zugute und ist natürlich ein tolles Gefühl, so eine paralympische Silbermedaille zu Hause hängen zu haben. Die Paralympics, das war ein großer Erfolg. Bis dorthin gab es eine große Vorgeschichte. Wo fangen wir an? Ja, wo fangen wir an? Also der Radsport war eigentlich immer schon mein Leben. Ich bin immer schon mit dem Radl unterwegs gewesen, bin in den 80er Jahren so als Hauptfahrer Kategorie C, also das ist so die dritte Hauptfahrerklasse unterwegs gewesen, bin in Österreich Bergrennen, Straßenrennen gefahren, habe auch so Radtouren gemacht mit Freunden quer durch Europa, ich bin von Barcelona nach Kötschach gefahren, ich bin einmal von Palermo nach Kötschach gefahren mit dem Radl, immer mit dem Zug angereist und dann die Strecke zurück mit dem Fahrrad, bin von Hamburg einmal heruntergefahren in den 90er Jahren oder Ende der 80er Jahre hat der Mountainbike-Boom begonnen. Dann haben wir die Heimat einmal mit dem Mountainbike erkundet. Bin ich wieder überall hinkommen, wo ich als Bub mit dem Vater spazieren war, aber halt mit dem Fahrrad. Dann haben wir da auch große Touren gemacht. Ja, das war eigentlich mein erstes Leben. Der Radsport war das Leben und er hätte ums Rad das Leben gekostet. Genau, bei einer Trainingsfahrt bin ich so unglücklich gestürzt und habe mir eben zwei Halswirbel gebrochen. Erste Diagnose war eine Querschnittlähmung, aber Gott sei Dank durch eine sofortige Operation hat sich dann herausgestellt, dass es doch nur eine inkomplette Querschnittlähmung ist, dass halt noch gewisse Nerven vorhanden sind und dass ein dauerndes Rollstuhlfahren vielleicht nicht angesagt ist. Nicht? Und durch dann eine halbjährige Therapie im Rehabzentrum Doppelboot war ich dann nach einem halben Jahr wieder so weit, dass ich halt mit Krücken oder Stöcken das Rehabzentrum verlassen habe können. Habe dann mit dem Radsport ganz langsam begonnen und habe mich durch das wieder sehr gut rehabilitiert, weil ich durch das Radfahren die halbseitige Lähmung, die bei mir zurückgeblieben ist, relativ gut kaschieren kann und die schlechten Seiten immer wieder mittrainiere. Am Rad merkt man die Behinderung eigentlich am wenigsten und bin dann ein, zwei Jahre später in den Behindertenradsport eingestiegen und bin da dann auch sehr erfolgreich geworden. Erzählt Wolfgang Dabernick. Eine wirklich bewegende, eine beeindruckende Geschichte. Vor allem, was der Sport in einem Menschen auch alles bewegen kann. Er setzt sich Ziele und diese Ziele will er auch erreichen. Sehr erfolgreich mit dabei gewesen bei den Paralympics. Wolfgang Dabernick, er ist in Kötschach zu Hause. Waltraud Jäger hat mit ihm geplaudert und sie hat noch ein weiteres Gespräch mit ihm geführt. Das Ganze in 10 Minuten, natürlich nur in Radio Kärnten.